Erster, was ist der Vorteil für Juden? Was bringt die Beschneidung? Zweiter, es gibt viele Vorteile. Gott gab ihnen zuerst seine Worte. Dritter, was ist, wenn einige Menschen Gott nicht treu waren? Macht das Gottes Treue kaputt? Vierter, nein, niemals. Gott ist immer wahr. Alle Menschen lügen. Es steht geschrieben, deine Worte sind gerecht. Du hast recht, wenn man dich anklagt. Fünfter, unsere Ungerechtigkeit zeigt Gottes Gerechtigkeit. Was sagen wir dazu? Ist Gott ungerecht, wenn er straft? Ich rede wie ein Mensch. Sechster, nein, niemals. Wie könnte Gott sonst die Welt richten? Siebter, meine Lüge zeigt Gottes Wahrheit und seine Größe. Warum soll ich dann noch als Sünder bestraft werden? Achter, manche sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes kommt. Das ist falsch. Sie werden zu Recht verurteilt. Neunter, sind wir besser? Nein, gar nicht. Wir haben schon gesagt, Juden und Griechen, alle sind Sünder. Zehnter, es steht geschrieben, es gibt keinen gerechten Menschen, nicht einen. Elfter, es gibt keinen, der Gott versteht. Keiner fragt nach Gott. Zwölfter, alle sind vom Weg abgekommen. Alle sind nutzlos geworden. Keiner tut Gutes, nicht einer. Dreizehnter, ihr Hals ist wie ein offenes Grab. Ihre Zunge lügt. Schlangengift ist unter ihren Lippen. Vierzehnter, ihr Mund ist voll von Fluch und Bitterkeit. Fünfzehnter, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Sechzehnter, auf ihren Wegen ist Zerstörung und Leid. Siebzehnter, sie kennen den Weg des Friedens nicht. Achtzehnter, sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. Neunzehnter, wir wissen, das Gesetz spricht zu denen, die es kennen. So muss jeder schweigen. Die ganze Welt ist schuldig vor Gott. Zwanzigster, niemand wird durch Taten des Gesetzes vor Gott gerecht. Das Gesetz zeigt uns nur, was Sünde ist. 21. Aber jetzt zeigt sich Gottes Gerechtigkeit. Sie kommt nicht vom Gesetz. Das Gesetz und die Propheten haben davon erzählt. 22. Gottes Gerechtigkeit kommt durch den Glauben an Jesus Christus. Sie ist für alle, die glauben. Es gibt keinen Unterschied. 23. Alle Menschen haben gesündigt. Sie erreichen Gottes Herrlichkeit nicht. 24. Aber Gott macht sie gerecht. Das ist ein Geschenk seiner Gnade. Es geschieht durch die Rettung in Jesus Christus. 25. Gott hat Jesus als Opfer gegeben. Wir glauben an sein Blut. So zeigt Gott seine Gerechtigkeit. Er hat die Sünden früher nicht bestraft. 26. Gott war geduldig in der Vergangenheit. Jetzt zeigt er seine Gerechtigkeit. Er ist gerecht. Er macht den Menschen gerecht, der an Jesus glaubt. 27. Können wir uns rühmen? Nein, das geht nicht. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Taten? Nein, durch das Gesetz des Glaubens. 28. Wir glauben, ein Mensch wird durch Glauben gerecht. Das geschieht nicht durch Taten des Gesetzes. 29. Ist Gott nur der Gott der Juden? Ist er nicht auch der Gott der anderen Völker? Ja, er ist auch ihr Gott. 30. Es gibt nur einen Gott. Er macht Juden durch Glauben gerecht. Er macht auch andere Völker durch Glauben gerecht. 31. Machen wir das Gesetz durch den Glauben unwichtig? Nein, niemals. Wir bestätigen das Gesetz.